Der SPK, wie gesagt, im Februar gegründet, aus einer ganz spezifischen Teilbereichssituation innerhalb, mit dem Lörs gesprochen, Kontrollbereichs, und zwar in diesem Fall einer psychiatrischen Klinik in Heidelberg. Der Dr. Wolfgang Huber, das ist nicht der Opinion Leader gewesen, sondern derjenige, der die Sache versucht hat, in ein organisatorisches Modell zu bringen, mit anderen zusammen, ist der entscheidende Staatsfeind Nummer 1 geworden innerhalb dieser Gruppierung. Das kann ich schon mal vorausgreifend sagen. Und dieser Dr. Huber hat genau dort gearbeitet, an der Heidelberger Klinik, und hat dort insbesondere mit psychisch kranken Menschen sich befasst und hat versucht, innerhalb der bürgerlichen Institutionen mit psychisch Kranken so zu arbeiten, bis zu einem bestimmten Punkt, dass sie wieder fähig sind, sich integrieren zu können, wieder ausbeutbar sind, wie man das kurz gefasst sagen kann. Genau das war für ihn der Einsatzpunkt, innerhalb dieses Modells aufzubegehren. Und zwar einer der Hauptanlässe, überhaupt innerhalb der Klinik zu rebellieren gegen das, was da so Normalprogramm an psychisch Kranken ist, ist die sogenannte Arbeitstherapie. Ich greife deshalb auf, weil die auch den zentralen Widerspruch, den die SPK dann einsetzt, nämlich den zwischen Lohnarbeit und Kapital, eigentlich im Muster beinhaltet. Die Arbeitstherapie wird von einem der Verfechter derselben folgendermaßen charakterisiert. Die Arbeitstherapie, also innerhalb so einer psychischen Klinik, einer geschlossenen Anstalt, genauso wie einer etwas offeneren, die Arbeitstherapie verfolgt zwei Ziele. A, die häufig gestörte Arbeitsfähigkeit allmählich mit zunächst gröberen Tätigkeiten wieder zu üben und die Belastbarkeit der Patienten zu erproben. B, die zwischenmenschlichen Beziehungen unter den Patienten und mit der Außenwelt so früh wie möglich auch auf dem Gebiet der gemeinsamen Arbeit zu verstärken. Das heißt, schlicht interpretiert nichts anderes, als dass Leute, die psychisch krank in der Produktion, in der Lohnarbeit, in der Art und Weise, sich hier zu reproduzieren geworden sind, mit den Mitteln der kapitalistischen Struktur selber wieder in die kapitalistische Struktur zu integrieren. Exakt das ist der Ansatzpunkt für die SPK-Gründung. Der Huber mit seiner Frau Ursula zusammen, die häufig verschwindet, die ich aber jetzt hier ausdrücklich mal nennen möchte, weil die auch Dr. Med war und auch in dieser Klinik gearbeitet hat, hat etwa mit ungefähr 40 Patienten am Anfang versucht, sich aus diesem gesamten Modell dieser Therapieform, dieser hierarchischen Therapieform herauszulösen und das Modell quasi erstmal umzukehren. Nicht mehr die Krankheit an und für sich ist etwas, was auf der Stelle behoben werden soll, sondern die Krankheit ist der Ausgangspunkt, um auch zu begreifen, in welcher Art und Weise die Einzelnen, aber auch die gesamte Gesellschaft innerhalb des Kapitalismus deformiert ist. Das ist der Ansatzpunkt. Und in der Therapieform drückt sich das dann so auf, dass, da werden wir nachher noch zu kommen, durch Christoph, Gruppentherapie als Stichwort, dass innerhalb der Gruppe, also mit Herrn Huber dann und mit Frau Huber durchaus, aber ohne dass sie jetzt eine hierarchische Position innerhalb einer Gruppe haben, mit Übertragung, Gegenübertragung, mit bestimmten Geschichten, die aufeinander bezogen werden, die Einzelnen mitbringen, so etwas erstmal wie eine Klarlegung der jeweils individuierten Fälle erfolgt, um aber gleichzeitig, und das war jetzt die Aufgabe von Leuten, die sich selber für etwas fortgeschrittener schon hielten, beziehungsweise die Einsichten hatten in bestimmte Bereiche und auch in bestimmte politische Vorstellungen, von eben diesen Leuten auch schon mal gesagt zu bekommen, innerhalb der Gruppentherapie, die Ursachen liegen nicht in dir alleine, die Ursachen sind auch nicht einfach nur irgendwo außen zu verortbaren, sondern es ist eine Dialektik zwischen der Gesellschaftsformation, in der du so zugerichtet wurdest, wie du es jetzt bist, und deiner eigenen Art und Weise darauf zu reagieren mit deiner Geschichte. Das ist relativ kurz, aber ich glaube doch ziemlich präzise umrissen, wie der Ansatz in der Praxis von der SPK gelaufen ist. Die SPK, wie gesagt, arbeiten können für circa 2 bis 3 Jahre. Das Arbeiten setze ich in dicke Anführungsstrichen, denn ich greife jetzt schon ein bisschen aus Herrn Brückners Text heraus zu der Geschichte. Die Geschichte des SPK ist im Prinzip eine von Bedrängung von Anfang an. Und zwar sowohl institutionelle Bedrängung, den Text, den ich eben zur Arbeitstherapie vorgelesen habe, war der direkte Chef von Herrn Huber, der also diese Arbeitstherapie auch propagiert hat. Und in Heidelberg wird das besonders deutlich, dass also in der Institution selber die Kräfte, die sofort revoltiert haben gegen diesen Versuch, die alten Hierarchien aufzubrechen, die gleichzeitig die gesamte Systematik ja in Frage stellen, wie man ja bemerken kann, zur damaligen Zeit, genau wie heute, denke ich auch, wenn auch etwas verändert. Das ist das eine. Das andere ist, es gab die staatliche Kritik darauf, alarmiert durch die Institution, in diesem Fall mal die Heidelberger Klinik, nehmen wir nur mal diesen kleinen Ausschnitt. Und das dritte, während des Verlaufs, des Versuchs des Patientenkollektivs, sich zwischen Institutionen, die sie nämlich rigoros abgelehnt haben einerseits, und auch zwischen linken Gruppierungen, von denen sie sich auch sehr stark abgegrenzt haben durch ihren Ansatz, zu lavieren, sind sie immer mehr auch durch linke Gruppierungen in die Kritik geraten. Der Peter Brückner hat es dann an einer Stelle so formuliert, ich habe das hier in diesem Papier deshalb festgehalten, ich nehme das mal raus jetzt,